das? Nur Nebel. Und Spuk. Trifft mich der gerechte Zorn der Götter? Was hab ich nur getan? Geschah durch meine Schuld ein Unglück. Was ist mit mir passiert im Fieberwahn? Ist das die Strafe für die Wut der Götter? Bloß geschehen in dieser Nacht. Bin ich Opfer eines Zaubers? Was hat mich um den Verstand gebracht? Verlassen. Ist das die Strafe für die Wut der Götter? Was hat mich um den Verstand gebracht? Mein Gott der Gnade kennt kein Tower mischt sich die Wut.